flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte Hunde nicht, fürchte Hunde nicht. Hörst die Nacht die Galen schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sie verstehen des Busens Sehnen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich. Bebend harr ich dir entgegen. Komm beglückt.